أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma bad. Wie gesagt, liebe Geschwister, wir sind jetzt immer noch bei den Sifatu al-Ma'ani, bei den begrifflichen Attributen, wie man sie so ungefähr ins Deutsche übersetzen kann. Bis jetzt haben wir, wie gesagt, die vier ersten Attribute behandelt, und zwar die Allmacht, der Wille, das Wissen von Allah subhanahu wa ta'ala und das Leben. Heute werden wir über das Gehör, also das Hören von Allah subhanahu wa ta'ala, das Hören von Allah subhanahu wa ta'ala und das Sehen von Allah subhanahu wa ta'ala sowie über die anderen Attributen weiter erzählen, inshallah. Imam Sanusi sagte: "والسمع والبصر المتعلقان بجميع الموجودات." Und das Hören und das Sehen, welche alle existierenden Dinge als Objekt haben, also zum Objekt haben. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala sieht und hört alles, was existiert. وهما صفتان كما ورد النقل بهما ووجب الإيمان بهما ولا يزيدان على علمه في الانكشاف بل في حقيقتهما وتعلقهما الخاص بهما وهو تعلقهما بالموجودات سواء كانت الموجودة القديمة كذاته العلية وجميع صفاته الموجودة أو حادثة كذوات الكائنات وجميع صفاتها الوجودية وتعلقهما بذاته وصفاته الوجودية تنجيزي قديم وبذوات الكائنات وصفاتها الوجودية تنجيزي حادث وصروحي قديم. Zusammengefasst sagt Imam Sa'id Fuda über diese Stelle von Umm al-Barahin. Er sagt, dass die Eigenschaften, das Hören und das Sehen, sind zwei Eigenschaften, welche in der Offenbarung festgelegt wurden. Weil im Gegensatz zu manchen Attributen, liebe Geschwister, manche Attribute haben die Gelehrten nur aus den rationalen Beweisen abgeleitet. Dass sie Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala zugeschrieben haben, indem sie allgemeine Aussagen in der Offenbarung verstanden haben und daraus rationale Beweise abgeleitet, und aus diesen rationalen Beweisen hat man zu der Schlussfolgerung gekommen, dass diese Attribute Allah subhanahu wa ta'ala zustehen. Und es gibt Eigenschaften, die nur durch die Offenbarung festgelegt wurden, und es gibt Eigenschaften, die beides, von den beiden Quellen Allah subhanahu wa ta'ala zugeschrieben werden. Hier diese As-Sam'u wal-Basar, das Hören und das Sehen, wurden in der Offenbarung festgelegt, und man soll daran glauben, dass alles, was existiert, von Allah subhanahu wa ta'ala gesehen und gehört wird. Die Sachen, die ewig sind, zum Beispiel das Wesen von Allah subhanahu wa ta'ala und seine Attribute, sind von Allah subhanahu wa ta'ala seit der Ewigkeit gesehen. Die Sachen, die erschaffen wurden, die Fähigkeit, sie zu sehen, war bei Allah subhanahu wa ta'ala immer da. Also das, die Eigenschaft sehen und hören war immer da, aber sie kam erst in Zusammenhang mit den Geschöpfen, als diese Geschöpfe erschaffen wurden. Also diese zwei Eigenschaften haben diese geschaffenen Objekte als Objekt gehabt, erst nach ihrer Schöpfung. Das Sehen von Allah subhanahu wa ta'ala und das Hören von Allah subhanahu wa ta'ala benötigt keine Das Sehen von Allah subhanahu wa ta'ala benötigt kein Augen, wie wir es brauchen. Also er benötigt kein Organ. Allah subhanahu wa ta'ala benötigt kein Licht, um zu sehen. Er benötigt keine Augen. Er benötigt kein Teilen, Körperteilen, wie wir es brauchen. Und dasselbe gilt auch für das Hören. Allah subhanahu wa ta'ala braucht keine Ohren, braucht keine Lautsprecher, braucht keine Ruhe, um gut zu hören, braucht nicht nah zu sein, um gut zu hören. Allah subhanahu wa ta'ala hört alles, was zu hören gibt, auf einmal und ohne, dass das Gehörte durcheinander kommt. Der Prophet, a.s., wie Imam Bukhari überliefert, war einmal mit seinen Gefährten und seine Gefährten haben laut Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt. So viel Allahu Akbar und so und so. Sie haben sehr laut Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt. Dann hat der Prophet alayhi salatu wassalam gesagt, Ruhe, Ruhe, beruhigt euch. Beruhigt euch, ihr ruft nicht einem Tauben oder einem Blinden, sondern ihr ruft dem Allhörenden, Allsehenden. Das heißt, der Prophet as-salam lehrt seinen Gefährten, dass Allah subhanahu wa ta'ala sieht und hört, nicht wie wir es sehen und hören. Dieser Hadith wurde auch von Imam Muslim, so wie Imam Nasa'i und Abu Dawud und Bayhaqi überliefert, was wir gerade zitiert haben. Jetzt kommen wir zu der nächsten Eigenschaft. Und zwar die letzte Eigenschaft. Diese Eigenschaft braucht ein bisschen Konzentration, liebe Geschwister. Diese Eigenschaft heißt Al-Kalam. Die göttliche Rede. Dass Allah subhanahu wa ta'ala redet. Aber was bedeutet das? Was bedeutet das? Imam Sanusi sagt, وَالْكَلَامُ الَّذِي لَيْسَ بِحَرْفٍ وَلَا صَوْتٍ وَيَتَعَلَّقُ بِمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ الْعِلْمِ مِنَ الْمُتَعَلَّقَاتِ. Er sagte, also als die letzte Eigenschaft, die Rede, welche ohne Wort und ohne Laut ist und dieselben Objekte wie das Wissen hat. Wir haben gesagt, das Wissen hat als Objekt alles, was notwendig, unmöglich und möglich. Allah subhanahu wa ta'ala hat Wissen über alles, was notwendig ist, was möglich ist und was unmöglich ist. Kurz gesagt, er hat Wissen über alles. Dasselbe gilt auch für die Rede, also sie hat als Objekt diese drei Kategorien von den rationalen Urteilen. Bevor ich über diese Eigenschaft rede, will ich ein bisschen über die Geschichte erzählen, über die islamische Geschichte. Und zwar, wir haben gesagt, dass nach der Zeit von den Sahaba sind manche, sind verschiedene Wissenschaften entstanden. Zum Beispiel die Wissenschaft von Fiqh, die Wissenschaft von Sprache, also die Sprachwissenschaft, dann Tafsir, dann die Hadith-Sammlung und so weiter. Und am Ende der Zeit, am Ende der Zeit von den Tabi'in, sage ich mal, ist die Lehre von Kalam entstand. Die Lehre im Kalam im engen Sinne, nicht also über die Aqidah allgemein, sondern Ilmul Kalam im engen Sinne, das heißt über die Detailsfragen von Aqidah nachfragen und sie beweisen und gegen die Scheinargumente der Sekten antworten und diese heftige Debatte zwischen den verschiedenen Sekten. Die Gelehrten sagen, man gibt oder man gab damals den Namen Ilmul Kalam für diese Wissenschaft, weil sie als Hauptthema hatte Al-Kalam. Diese Eigenschaft, was wir jetzt inshallah behandeln werden. Weil über diese Eigenschaft wurde viel erzählt. Es wurde auch viel Blut gegossen in der Zeit von den Abbasiden. Es gab so eine sehr, sehr lange Debatte, lange Streit zwischen den Mu'tazila und den Ahl-Sunnah und später zwischen Ahl-Sunnah und Al-Mushabbiha, den Anthropophisten. Also, ich will jetzt nur auf die Wichtigkeit dieser Attribut und hinweisen, dass es kein leichtes Thema ist in der Aqidah. Imam Sa'id Fuda sagt, وحقيقة الكلام هو المعنى القائم بالذات المعبر عنه بالعبارات المختلفات المباين لجنس الحروف والأصوات. Die Wahrheit der Kalam oder die Bedeutung von Kalam ist diese Eigenschaft, die mit dem Wesen von Allah subhanahu wa ta'ala zusammenhängt. Und auf die man mit Begriffen hinweist. Diese Begriffe sind aus Buchstaben und Lauten. Aber die Rede von Allah subhanahu wa ta'ala ist nicht aus Buchstaben und Lauten. Er sagt, Al-Mubayinu li jinsi al-Hurufi wal-Aswat. Die Rede von Allah subhanahu wa ta'ala ist total anders als, ist frei von Lauten und Buchstaben. Die Rede von Allah subhanahu wa ta'ala ist urewig. Die Rede von Allah subhanahu wa ta'ala ist erhaben über die Unterschiede und über die Aussprache. Und sie ist erhaben über die Teilung. Also man kann sie nicht teilen. Und sie ist erhaben über das einanderfolgen von Wörtern. وكلام الله تعالى ليس بحروف لأن الحروف حادثة. Die Rede von Allah subhanahu wa ta'ala ist nicht aus Buchstaben. Warum? Weil die Buchstaben geschaffen sind. Die Buchstaben sind Geschöpfe. Allah subhanahu wa ta'ala aber braucht nicht ein Geschöpf, um redend zu sein. Denn wenn wir sagen, dass die Rede von Allah subhanahu wa ta'ala Buchstaben wäre, dann haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder sind diese Buchstaben ewig, dann hat man Allah subhanahu wa ta'ala verglichen mit seiner Schöpfung, denn so sagt man, dass Allah subhanahu wa ta'ala nur mit Buchstaben wie die Menschen und die Tiere reden kann. Oder ist diese Rede nicht ewig, sondern sie ist erschaffen und beide Wege sind eine weite Herleitung. Die erste Meinung war die Meinung von Al-Mushabbiha, von den Anthropisten. Sie sagen, Allah subhanahu wa ta'ala war fähig zu reden in der Urewigkeit, aber diese einzelnen Buchstaben sind erschaffen von Allah subhanahu wa ta'ala. Diese einzelnen Buchstaben sind erschaffen und das Katastrophale bei der Sache, sie sagen, Allah subhanahu wa ta'ala spricht sie aus. Also die kommen vom Wesen Allah subhanahu wa ta'ala heraus, diese geschaffene Buchstaben. Und das ist sehr, sehr schlimm. Warum? Weil so erlaubt man, dass es Änderungen im Wesen von Allah subhanahu wa ta'ala geschehen können. Das ist die erste Meinung von den Mushabbiha. Die zweite Meinung ist von Mu'tazila. Die ist auch genauso schlimm. Sie sagen, Allah subhanahu wa ta'ala gar nicht redend, sondern er schafft eine Rede. Das heißt, der Koran und alles drumherum sind Geschöpfe von Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala redet nicht, sondern er schafft nur diese Sachen. Und das ist auch sehr gefährlich. Der mittlere Weg von Ahlus Sunnah, sie sagen, Allah subhanahu wa ta'ala hat eine Rede. Aber diese Rede ist in seinem Wesen. Und diese Rede ist nicht aus Buchstaben und Lauten. Das ist genauso der Fehler, was die Mu'tazila und die Mushabbiha gemacht haben. Sie haben unter Rede nur Buchstaben und Lauten verstanden. Die Ahlus Sunnah sagen, nein, die Rede von Allah subhanahu wa ta'ala ist nicht aus Buchstaben und Lauten, sondern das ist ein Attribut, was mit dem Wesen von Allah subhanahu wa ta'ala zusammenhängt, genauso wie der Wille, die Macht, das Sehen und das Hören, das Leben und die anderen, das sind Attribute, die im Wesen von, mit dem Wesen von Allah subhanahu wa ta'ala zusammenhängt. Und was wir so oder so nicht begreifen können, weil die Eigenschaften von Allah subhanahu wa ta'ala kann man deren Wahrheit nicht begreifen. Sie haben gesagt, dass die Buchstaben und die Lauten, die Allah subhanahu wa ta'ala schafft, weisen auf diese urewige Rede hin. Was heißt das? Zum Beispiel, ich sage Allah, Allah. Wenn ich Allah sage, dann bedeutet das nicht A'udhu Billah, A'udhu Billah, A'udhu Billah, dass Allah subhanahu wa ta'ala in meiner Zunge wäre. Das ist Kufr, das ist Quatsch. Sondern diese vier Buchstaben, Allah, also fünf Buchstaben, Allah, das sind Buchstaben, aber die weisen auf das Wesen Allahs hin, was wir den einzigen Gott nennen. Also das Wort Allah subhanahu wa ta'ala ist ein Hinweis auf das Wesen, was wir Allah subhanahu wa ta'ala nennen. Das ist genauso mit den Buchstaben im Koran. Wenn du Koran liest, dann liest du die Rede von Allah subhanahu wa ta'ala, aber das sind Hinweise auf diese urewige Rede. Diese Buchstaben, die erschaffen sind, die weisen auf die urewige Eigenschaft von Allah subhanahu wa ta'ala. وَأَلَمْ أَنَّهُ يُطْلَقْ عَدَى الْكُتُبِ الْمُنَزَّلَةِ عَلَى الرُّسُلِ أَنَّهَا كَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى. Alle Offenbarungen, die Allah subhanahu wa ta'ala herabgesandt hat, nennt man Kalamullah, nennt man die Rede Allahs. لِأَنَّهَا ظَهَرَتْ مِنْهُ تَعَالَى إِحْدَاثًا وَتَرْكِيبًا. Weil sie von Allah subhanahu wa ta'ala erschaffen wurden, diese Buchstaben, wir reden jetzt über die Buchstaben und nicht über die Rede. وَلَمْ يُحْدِثْهَا غَيْرُهُ. Hört man mich? Ja. Und keiner anderer hat diese Buchstaben erschaffen. وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ إِنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ هُوَ الَّذِي رَكَّبَ هَذِهِ الْحُرُوفِ فِي نَفْسِهِ ثم أنزلها على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. Das ist auch eine gefährliche Meinung, die man der Mu'tazila zuschreibt. Aber ich habe das auch einmal gehört von den Wahhabiten und die schreiben diese Meinung uns zu. Aber ich weiß nicht, vielleicht haben sie diese Meinung von den Ahbash gehört. Und die ist auch falsch. Was sagt diese Meinung? Sie sagt, dass Koran eigentlich nicht von Allah kommt, A'udhu Billah, sondern das ist nur, was Jibril von der Rede Allah subhanahu wa ta'ala verstanden hat, die wir nicht begreifen können. Und sie hat den Koran selber formuliert. Und dann hat er diese Formulierung, die eigentlich von Jibril ist, Sayyiduna Muhammad as-Salam gebracht. Und das ist Quatsch. Das ist Quatsch, sondern der Koran ist von Allah subhanahu wa ta'ala in allen seinen Formen. Sowohl diese ewige Rede, was bei Allah subhanahu wa ta'ala ist, als auch diese Hinweise, was wir Buchstaben und Lauten nennen. Alles ist von Allah subhanahu wa ta'ala. وهذه الألفاظ, diese Begriffe, die im Koran stehen, ليست هي نفس الصفة النفسية كما يتوهم البعض. Diese Begriffe, was im Koran stehen, das sind nicht die Rede Allah subhanahu wa ta'ala in sich, wie manche behaupten. Denn wenn du das sagst, dann hast du nochmal einen Fehler getan. Warum? Denn so denkst du, dass eine Eigenschaft von Allah subhanahu wa ta'ala sich inkarniert hat in Buchstaben oder auf Papier oder auf dem PC oder was weiß ich. Und da brauchst du nicht mehr die Christen zu kritisieren. Weil die Christen sagen auch, dass das Wort Allah subhanahu wa ta'ala sich inkarniert hat. Das ist auch Quatsch, auch Kufr. Deswegen soll man aufpassen. Die Begriffe sind nicht die Rede selbst, sondern sind Hinweise auf die Rede von Allah subhanahu wa ta'ala. Aber man nennt beiden, sowohl die Buchstaben als auch diese ewige Rede, Koran. Was-sifat al-nafsiyya, diese Eigenschaft, die bei Allah subhanahu wa ta'ala ist, hier al-kalamu, التي هي الكلام لا يجوز أن تكون كذلك لأن الحوادث لا تقوم بالخالق عز وجل. Das haben wir erklärt, dass die Eigenschaften von Allah subhanahu wa ta'ala ewig sind und dass diese ewige Rede auch ewig ist und sie ist nicht von der Art oder von der Natur der Buchstaben und Lauten, weil Buchstaben und Lauten sind erschaffen und sie können nicht im Wesen von Allah subhanahu wa ta'ala geschehen. Und in diesem Bab يطلق على هذه الكلمات المنزل على الرسل أنه كلام الله تعالى. Er hat gesagt, weil diese Begriffe auch von Allah subhanahu wa ta'ala kommen und diese Begriffe, die auf diese ewige Rede hinweisen, diese Begriffe, weil sie von Allah subhanahu wa ta'ala sind, nennt man sie auch Allahs Rede. أي لأنها دالة على بعض مدلولات الكلام النفسي. Weil sie manche Bedeutungen von der Rede Allah subhanahu wa ta'ala uns mitteilen. فالكلام النفسي لله تعالى دال على جميع الواجبات والجائزات والمستحيلات. Die Rede von Allah subhanahu wa ta'ala ist unendlich für uns, weil die weist auf das Notwendige, das Ewige, das Notwendige, das Mögliche und das Unmögliche hin. Der Koran, im Koran und in den anderen Offenbarungen findet man nur manche Hinweise auf diese ewige Rede. Weil Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, das wäre Allahs Rede, also ein Meer, dann kann man so wird das niemals ausgehen. Also wenn das mehr aus Tinte, dann wird es niemals ausgehen. وأما الكلام المنزل على الرسول صلوات الله عليهم فيدل على بعض المدلولات في كلام الله تعالى صلى الله عليه وسلم. أزاكت شيخ سعيد فودة، فألفاظ الكتب السماوية دالة على ما يدل عليه الكلام القديم، أي مشاركة له في مدلوله، لكن لا في كله بل في بعضه، لأن كلام القديم دال على ما لا يتناهى من الواجبات والجائزات والمستحيلات، وتلك الألفاظ ترجمة عن بعض مدلوله، ولذا اختلف باختلاف الألسنة واللغات. فالألفاظ المنزلة بالعربية قرآن وبالعبرانية توراة وزبيطة. إذاك ديزا بغريفة ديزا بغريفة ديفية im Koran oder in den Offenbarungen finden, die weisen nur auf einen Teil der Bedeutungen, die Rede von Allah subhanahu wa ta'ala trägt. Weil die Rede, wie gesagt, weil die Rede von Allah subhanahu wa ta'ala unendlich für uns ist, weil sie als Objekt hat alles, was notwendig, möglich und unmöglich ist. Und diese Begriffe, das sind wie eine Übersetzung für uns, für diese ewige Rede, Al-Kalam al-Nafsi, was man auf Arabisch nennt, die bei Allah subhanahu wa ta'ala ist, die nur im Wesen von Allah subhanahu wa ta'ala existiert. Die Eigenschaft von Allah subhanahu wa ta'ala, sie trennen sich nicht von dem Wesen von Allah subhanahu wa ta'ala. Sie können nicht, du kannst nicht sagen, die Rede von Allah subhanahu wa ta'ala ist auf dem Papier oder auf dem. Also die Rede, ich meine, wenn ich sage Rede, dann meine ich diese Eigenschaft, was bei Allah subhanahu wa ta'ala ist. Alles anders, das sind Begriffe, sind Buchstaben, das kann man, die sind erschaffen. Ihre Erschaffung kann man nicht leugnen. Wenn diese Übersetzung, für was wir als Rede tatsächlich nennen, auf Arabisch ist, dann nennt man das Koran. Wenn es auf Hebräisch ist, dann nennt man das Tora. Wenn das auf Syrisch oder Syrisch-Aramäisch, dann nennt man das vielleicht Evangelium und so weiter. Also die Sprachen und die Buchstaben und die Lauten sind erschaffen. Aber diese Sprache und Buchstaben und Lauten sind Hinweis auf die göttliche Rede. Was Al-Kalam al-Nafsi betrifft, da gibt es verschiedene Beweise, dass die Rede nicht unbedingt aus Buchstaben und Lauten existieren kann. Da haben unsere Gelehrten sehr, sehr, sehr, sehr lange Beweisführungen gebracht. Heute, inshallah, wird unser Vortrag nicht lang dauern, weil ich nur die notwendigen Eigenschaften heute behandeln will. Und morgen, inshallah, fangen wir mit den unmöglichen Sachen, also die unmöglichen Sachen in Bezug auf Allah subhanahu wa ta'ala. Jetzt bleiben 7 andere Eigenschaften. ثم سبع صفات تسمى صفات معنوية وهي ملازمة للسبع الأولى، وهي كونه تعالى قادرا ومريدا وعالما وحيا وسميعا وبصيرا ومتكلما. Dann sagt Imam Sanusi, ferner 7 Attribute, die ideelle Attribute genannt werden. Was heißt ideelle Attribute? Heißt das? Und die mit den ersten 7 logisch verbunden sind. Also diese 7, was wir erwähnt haben, die Allmacht, der Wille, das Wissen, das Leben, das Sehen, das Hören und die Rede, die sind logisch verbunden mit 7 anderen Eigenschaften, und zwar der, dass Allah subhanahu wa ta'ala allmächtig ist, wollend ist, wissend ist, lebend ist, also lebendig ist, hörend, sehend und redend ist. Das ist die Bedeutung von diesen Eigenschaften, dass das eine Betonung, dass Allah subhanahu wa ta'ala in einem Zustand ist, also ein Hal, dass er wohnend ist, also in der Lage, dass diese Wille bei ihm ewig ist. Wenn ein Wesen die Eigenschaft Wille hat, dann ist dieses Wesen wohnend. Wenn ein Wesen das Wissen hat, dann ist dieses Wissen, dann ist dieses Wesen wissend. Und wenn ein Wesen Leben hat, dann ist dieses Wesen lebendig. Das sind also nur Widerspiegelung der sieben ersten Attribute, und die nennt man in der Kalam Ahwal, also Zustände von dem Wesen, von Allah subhanahu wa ta'ala. Und darüber gibt es also auch begriffliche Meinungsunterschied, ob man sie eigentlich als Eigenschaften zählen soll oder sind sie automatisch bei den sieben ersten genannten beinhaltet. Inshallah, wie gesagt, wir machen heute es kurz, und morgen machen wir inshallah weiter mit den unmöglichen Sachen in Bezug auf Allah subhanahu wa ta'ala. Aber das werden wir auch langsam behandeln, auch vielleicht in zwei Vorträgen. Und danach kommt die dritte Kategorie, und zwar, was bei Allah subhanahu wa ta'ala möglich ist. Also in Bezug auf Allah subhanahu wa ta'ala möglich ist. Und erst danach kommen die rationalen Beweisführungen für verschiedene Eigenschaften, was wir erwähnt haben. Ihr habt bemerkt, bei den Eigenschaften, die wir erwähnt haben, wir haben nur die Beweise aus dem Koran und Sunna gebracht und ganz einfache Erklärungen gegeben. Erst danach werden die rationalen Beweise gebracht. Ja, und dann kommt man zum zweiten Kapitel, und zwar das Prophetentum und die Propheten, was was in Bezug auf sie möglich, unmöglich und notwendig ist. Aqulu qawli hadha wa astaghfiru li wa lakum wa lisa'il al-mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al-ahya' minhum wal amwat. سبحان ربك رب السماوات والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.